Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der Entführte. Das Haus von Frau Hotz lag im Grünen und die Umgebung sah aus wie ein Prospekt des städtischen Gartenbauamtes. Nichts deutete darauf hin, dass in dieser Gegend nicht alles mit rechten Dingen zu und her ging. Wäre da nicht Frau Hotz gewesen, die mir wenig später nervös gegenübersaß. Sie trug einen Gips am linken Fuß und machte auch sonst einen etwas ledierten Eindruck. Mein Mann ist entführt worden. Sind Sie da ganz sicher? Ja, die Erpresser haben sich bei mir gemeldet. Die haben sich gleich in der Mehrzahl bei Ihnen gemeldet? Nein, ein Mann rief mich gestern an. Er sagte, dass er meinen Mann habe und dass er 100.000 verlange. Nicht schlecht. Und, haben Sie überhaupt so viel Geld? Ja, selbstverständlich. Hat der Entführer Ihnen ein Lebenszeichen Ihres Mannes überbracht? Nein. Sie glauben doch nicht etwa, dass... Alles schon vorgekommen, Frau Hotz. Er sagte, dass ich unter keinen Umständen die Polizei verständigen soll. Das sagen Sie immer. Und wie soll die Geldübergabe stattfinden? Ich sagte, dass ich einen Freund mit dem Geld hinschicken werde. Sie sehen ja selbst, dass ich nicht gerade sehr mobil bin. Und der Erpresser ist ohne weiteres damit einverstanden? Ja. Scheint kein Profi zu sein. Und ich soll jetzt also Ihren Freund spielen? Ja. Der Erpresser hat allerdings eine Bedingung genannt. Keine Waffe, ich weiß. Nein, nein. Sie müssen sich als Kaminfeger verkleiden. Als Kaminfeger? Muss das denn sein? Ja, ich habe schon alles organisiert. Sie können sich gleich umziehen. Die Kleider sollten passen. Hier ist der Koffer. Und wo findet die Übergabe statt? An einer Bushaltestelle. Ein Überlandbus. Die Haltestelle befindet sich mitten auf der Landstraße. Verstehe. Der Erpresser will einen guten Überblick behalten. Ich möchte nicht, dass Sie ein Risiko eingehen oder meinen Mann gefährden. 100.000 sind zwar kein Pappenstiel, aber wir können das verschmerzen. Das sind ja erfreuliche Aussichten. Ich bin zwar nicht ganz so teuer, aber für solche Jobs verlange ich einen Risikozuschlag. Ist okay. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ein andermal vielleicht. Wann soll die Übergabe stattfinden? Morgen früh. Hier, das ist ein Foto meines Mannes. Da hatte ich ja noch eine Weile Zeit. Ich kaufte mir eine Landkarte und einen Fahrplan der Überlandbusse und ließ dann die Zeit verstreichen. Am Abend schaute ich ein wenig Fernsehen und schlief bald ein. Und mitten in der Nacht stand ich wieder auf, verkleidete mich als Kaminfeger und machte mich auf den Weg. Im Bus saßen nur zwei Frauen und ein junger Mann. Es war alles ganz normal, bis sich der junge Mann plötzlich neben mich setzte. Können Sie mir mal sagen, weshalb Kaminfeger einem Glück bringen sollen? Woher soll ich das wissen? Sie sind gut. Wer außer einem Kaminfeger selber kann das schon wissen? Ach so, nun, ich glaube, das ist bloß ein Gerücht. Kaminfeger sind Leute wie alle anderen, nur ein wenig schmutziger. Und das mit dem Glück kann nicht weit her sein. Schließlich sagt man ja auch, jemand hat Schwein gehabt und nicht, jemand hat Kaminfeger gehabt. Interessante These. Einen hübschen Koffer haben Sie da. Habe noch nie einen Kaminfeger mit Koffer gesehen. Soll alles vorkommen. Ich muss jetzt gleich aussteigen. Das trifft sich gut. Ich muss nämlich auch gleich raus. Seltsam. Aber an der nächsten Haltestelle gibt es weit und breit kein Haus. Na und? Ein Kaminfeger ohne Haus ist doch wie ein Fernseher ohne Fernbedienung. Der junge Mann ließ nicht locker. Ich hatte kein gutes Gefühl. Als der Bus hielt, stiegen wir beide aus. Es war tatsächlich weit und breit kein Haus zu sehen. Auf der einen Seite der Straße war ein weites Feld, auf der anderen begann ein kleiner Wald. Ich stand ein wenig ratlos herum. Nach den Angaben von Frau Hotz sollte ich an der Haltestelle warten, bis jemand auf mich zukommen würde. Der junge Mann blieb ebenfalls stehen. Ist beinahe wie in diesem Hitchcock-Film. Fällt bloß noch das Flugzeug, das uns gleich angreifen wird. Wissen Sie, mir sind in meinem Leben schon die seltsamsten Vögel begegnet. Aber solch ein Idiot wie Sie, das ist selten. Das verstehe ich nicht. Ich würde vorschlagen, Sie lassen diesen Hotz frei und ich drücke beide Augen zu. Sie sind ja mit Ihrer Dummheit genug gestraft. War das etwa eine Beleidigung? Sie, Hey, ich lasse mich nicht von Kaminfegern beleidigen. Der Mann war noch viel dämlicher, als ich zuerst vermutet hatte. Ich packte ihn am Kragen und versetzte ihm einen Kinnhaken. Er fiel um und kroch hinüber zum Maisfeld. Dort blieb er eine Weile liegen und gab seltsame Geräusche von sich. Das war unfair. Ich konnte mich ja nicht mal verteidigen. Verteidigen können Sie sich vor Gericht. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Hey, da liegt noch ein anderer im Maisfeld. Haben Sie den auch niedergeschlagen? Was denn für ein anderer? Da hinten. Ich schaute mich um. Der junge Mann hatte recht. Da lag tatsächlich noch jemand im Maisfeld. Ich ging auf den leblosen Körper zu. Er lag auf dem Bauch. In seinem Rücken steckte eine Kugel. Ich drehte den Mann um. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Es war das Gesicht des Ehemannes von Frau Hotz, dessen Entführung in diesem Maisfeld endete. Der junge Mann starrte ungläubig auf die Leiche. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut. Kein Wunder, wer fühlt sich schon wohl, wenn er als Kaminfeger verkleidet in einem Maisfeld steht. Die Polizei steckte den Leichenfundort ab, während ich mir die Füße vertrat. Es tat höllisch weh. Der junge Mann war ganz bleich geworden. Ich blieb dennoch vorsichtig und klammerte mich an den Koffer, in dem das Geld steckte. Dann kam der Polizist auf mich zu. Haben Sie den Beruf gewechselt oder ist das eine neue Form des Transvestitendaseins, wenn man sich als Kaminfeger verkleidet, Maloney? Sie verkleiden sich ja auch täglich als Polizist, ohne dass Sie dafür gleich schief angeguckt werden. Na egal. Kannten Sie den Mann? Nein, er ist entführt worden. Seine Frau hat mich beauftragt, die Lösegeldübergabe zu übernehmen. Typisch. An die Polizei wird wieder zuletzt gedacht. Und wie hieß der Mann? Hotz. Und wer ist der junge Mann? Brunner ist mein Name. Ich bin Schauspieler. Und was für ein Miserabler. Wenn Sie mich fragen, gehört dieser Kerl zu den Erpressern. Ich? Das ist doch Blödsinn. Ich war ganz zufällig in dem Bus. Und Sie sind auch ganz zufällig hier ausgestiegen. Ich weiß. Wenn ich es doch sage. Na gut, Sie kommen mit aufs Revier, Herr Brunner. Meine Kollegen werden sich um Sie kümmern. Und wir besuchen die Witwe Maloney. Wenn's sein muss. Es muss sein. Er ließ keine Zweifel aufkommen. Eine Stunde später standen wir im Haus von Frau Hotz. Sie hatte sich vom ersten Schrecken ganz gut erholt. Vielleicht lag es aber einfach auch am Schock. Manche Leute werden ganz ruhig, wenn sie schockiert sind. Ihr Gipsfuß war von dem Schock noch ein wenig weißer geworden. Das ist einfach schrecklich. Weshalb haben Sie nicht gleich die Polizei verständigt? Hätten Sie den Tod meines Mannes verhindern können? Gute Frage. Die Antwort lautet nein. Ich muss doch sehr bitten. Auf jeden Fall werden wir alles unternehmen, um den Mord an Ihrem Mann aufzuklären. Ist Ihnen an der Stimme des Erpressers etwas aufgefallen? Ja, er hatte einen ausländischen Akzent. Aha, und nach welchem Ausland klang es? Keine Ahnung. Überlassen Sie das mir, Maloney. Wir haben da mehr Erfahrung. Na, meinetwegen. Ist Ihnen an der Stimme des Erpressers etwas aufgefallen? Der Akzent. Das sagte ich doch schon. Das nenne ich einen Volltreffer. Auf diese Frage wäre ein diplomierter Kaminfeger nie gekommen. Sehen Sie denn nicht, dass Sie hier überflüssig sind, Maloney? Ich drehte mich um, sah aber nichts. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging essen. Dann wechselte ich meine Klamotten. Ich wollte mich gerade ein wenig hinlegen, als das Telefon klingelte. Ziemlich seltsame Geschichte, Maloney. Allerdings. Wenn Sie mich fragen, ist er einiges faul und anderes schon verwest. Die Untersuchung hat ergeben, dass dieser Hotz schon seit 3 Tagen tot in diesem Maisfeld lag. Und was ist mit dem jungen Mann? Wir haben ihn laufen lassen. Es liegt nichts gegen ihn vor. Da ist noch etwas, das ziemlich seltsam ist. Der Tote hatte über 2 Promille im Blut. Vielleicht hat er mit dem Erpresser um die Wette gesoffen. Eines ist jedenfalls klar, Maloney. Diese ganze Entführungsgeschichte ist ziemlich mysteriös. Es sieht beinahe danach aus, als ob uns da jemand an der Nase herumführen möchte. Ich besuchte noch einmal meine Klientin. Ich nahm mir vor, nicht allzu rücksichtsvoll zu sein. Denn langsam aber sicher glaubte ich kein Wort mehr von der angeblichen Entführung. Hat die Polizei schon etwas herausgefunden? Was sollte sie denn Ihrer Meinung nach herausfinden, Frau Hotz? Ich weiß nicht. Aber es muss doch Spuren geben. Spuren gibt es immer. Na also. Verstanden Sie sich gut mit Ihrem Mann? Ja, wieso? Was war denn Ihr Mann für ein Typ? Ein Frauenheld? Er war sehr erfolgreich. In jeder Beziehung. Aber auch sehr großzügig. Er hat zum Beispiel seinem Bruder schon öfters aus der Patsche geholfen, als dieser in finanziellen Schwierigkeiten war. Wenn Sie mich fragen, war diese Entführung nur vorgetäuscht. Ich glaube, dass Ihr Mann bereits tot war, als dieser angebliche Erpresser bei Ihnen angerufen hat. Das verstehe ich nicht. Und ob Sie das verstehen, Frau Hotz? Ich weiß nicht, was für Gründe Sie hatten, Ihren Mann umzubringen. Aber sicherlich werde ich noch ein paar gute Gründe finden. Aber das ist doch lächerlich. Wie sollte ich meinen Mann umbringen und dann auf dieses Maisfeld transportieren? Mit meinem Fuß? Ach so, der Gips. Hübsche Idee, aber so etwas zieht bei mir nicht. Sie behaupten also, dass ich meinen Mann getötet habe? Allerdings. Unverschämtheit. Dabei sind Sie mir nicht unsympathisch. Wir können ja in ein paar Jahren darauf zurückkommen, wenn Sie wieder draußen sind. Das reicht. Allerdings. Halt, was tun Sie da? Ich schaute mich in der Wohnung um. Schließlich fand ich einen kleinen Hammer. Ich versetzte dem Gipsfuß von Frau Hotz einen kräftigen Schlag. Frau Hotz schrie auf und kippte um. Ich holte einen Arzt. Zumindest war jetzt geklärt, dass der Gips echt war. Danach suchte ich den jungen Mann, den ich am Leichenfundort getroffen hatte, auf. Na nu, wo haben Sie denn Ihre Arbeitskleider? Vergessen Sie den Kaminfeger. Vor Ihnen steht der Privatdetektiv Philip Maloney. Und der lässt sich nicht so schnell abspeisen wie die Polizei. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Und ob Sie das haben. Sie sind zwar ein miserabler Schauspieler, aber für ein paar Worte mit fremdem Akzent reicht das allemal. Was wollen Sie damit sagen? Sie waren der Erpresser am Telefon. Quatsch! Kein Quatsch. Aber meinetwegen, machen Sie nur weiter so. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Das glaube ich Ihnen gerne. Wer aber hat Sie beauftragt, Frau Hotz anzurufen? Also gut. Ich habe den Auftrag von einem Mann erhalten. Er sagte, es sei ein Scherz, eine Überraschung. Ich wunderte mich zuerst darüber, aber was soll's. Der Mann bezahlte gut und schließlich gibt es ja so Leute mit einem etwas seltsamen Humorverständnis. Wem sagen Sie das? Und dann stiegen Sie in den Bus, weil es Sie interessierte, ob an der Sache nicht doch etwas dran war. Ich bin arbeitslos und langweile mich. Das war wenigstens ein wenig Abwechslung. Als ich Sie dann im Bus sah, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Mir kam plötzlich die Befürchtung, dass ich in eine echte Erpressergeschichte verwickelt sein könnte. Nicht nur das. Sie sind in eine Mordgeschichte verwickelt und Sie sind in Lebensgefahr. In Lebensgefahr? Genau. Sie sind der Einzige, der das Gesicht des Mörders kennt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Schnell runter auf den Boden. Oh, er hat mich am Arm erwischt. Ich ging ebenfalls in Deckung und kroch zur Türe. Dann sprintete ich nach draußen. Im Haus gegenüber sah ich ihn. Er rannte aus der Haustüre und rempelte einen Passanten an. Ich stürzte mich auf ihn und überwältigte ihn. Lassen Sie mich, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Na und? Dachten Sie, dass ich mit verheirateten Männern sanfter umspringe? Habe ich ihn erwischt? Beinahe. Ein zweiter Mord wäre aber ein wenig übertrieben gewesen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie der Bruder des von Ihnen ermordeten Herrn Hotz sind? Da muss ich Ihnen leider recht geben. Na, dann kommen Sie mal mit. Ich plädiere auf verminderte Zurechnungsfähigkeit. Das können Sie den Richtern erzählen. Wenn Sie mich fragen, sind die meisten Leute nicht ganz zurechnungsfähig. Ich wusste, dass Sie mich verstehen würden. Er ließ sich widerwillig in die Wohnung von Brunner führen. Dieser hatte in der Zwischenzeit die Polizei alarmiert. Danach saßen wir einträchtig in der Wohnung und tauschten Nettigkeiten aus. Ich ahnte doch gleich, dass an der Entführung etwas faul war. Von Ihren Ahnungen können Sie sich nicht mal ein Butterbrot kaufen. Der Mann ist also der Bruder des ermordeten Hotz. Und Sie, Herr Brunner, haben von ihm den Auftrag erhalten, den Erpresser zu mimen. Ja, muss ich dafür ins Gefängnis? Darüber reden wir später. Seien Sie nicht traurig. Als Schauspieler hätten Sie es sowieso zu nichts gebracht. So, und jetzt machen Sie mal den Mund auf, Herr Hotz. Ah. Sie sind hier nicht beim Zahnarzt. Los, gestehen Sie. Ich gestehe. Es war eine Notlage. Mein Bruder wollte, dass ich ihm die Hälfte meiner Schulden zurückbezahlte. Er hatte mir das Geld geliehen, ohne Quittung oder Vertrag. Und da bekam er plötzlich Angst, weil ich in ziemlichen Schwierigkeiten steckte. Und da haben Sie ihn umgebracht? Ja. Wir hatten beide getrunken. Ich war völlig verzweifelt. Das wär's dann wohl. Allerdings. Übrigens hat Frau Hotz einen neuen Gips gekriegt, Maloney. Dank Ihnen wird sie noch eine Weile außer Gefecht sein. Ich besuchte Frau Hotz einige Tage später. Nach einigen Drinks war sie mir nicht mehr sehr böse. Ich blieb noch eine Weile bei ihr. Es war eine angenehme Zeit. Ein paar Wochen später war der Gips ab und ich weg. So geht das.